kaufen wollte, wie auch als Verkäufer von Diebesgut. Dabei freundete er sich mit den vielen Polizeibeamten in Hollywood an, die nach Dienstschluss den Verkaufsraum bewachten, weil sie ein wenig Geld dazu verdienen wollten. Die Cops mussten mitbekommen haben, dass der Eigentümer gestohlene Ware verkaufte. Eines Tages wurde Ronnie vom FBI wegen Bandendiebstahls verhaftet. Die Gauner hatten sich auf den Diebstahl von Geld, Juwelen und anderen Wertsachen in Privatwohnungen spezialisiert. Jetzt beschloss er, die Seiten zu wechseln, um ein milderes Urteil zu erwirken. Er berichtete dem FBI von den korrupten Polizisten, die im Juweliergeschäft herumhingen. Deshalb brauchte das Büro einen verdeckten Ermittler, der sich mit dem Juwelier, nennen wir ihn Freddy, anfreundete und Kontakt mit den bestochenen Cops aufnahm. An einem heißen Sommertag schaute ich bei Freddy vorbei. Vorher zog ich mich an wie ein New Yorker Gangster, der in Miami Urlaub macht. Seidene Guayabera, modische Hose, teure Schuhe, Rolex Präsident aus reinem Gold und der unvermeidliche Diamantring am kleinen Finger. Ich fuhr sogar einen neuen Cadillac, den ich am Flughafen gemietet hatte. Zurückhaltung ist die Basis für eine erfolgreiche verdeckte Ermittlung. Also versuchte ich nicht sofort, ein Geschäft mit Freddy abzuschließen oder ihn zu schröpfen, sondern sagte nur zu ihm: »Ich bin Big Jack, Ronnies Onkel aus New York. Ich weiß, dass Sie gewisse Geschäfte mit ihm gemacht haben, und er lobt Sie sehr. Er ist im Knast, aber es geht ihm gut. Er wollte, dass ich Sie von ihm grüße, und er sagte, Sie seien ein guter Mann.« Ich merkte Freddy an, dass seine Alarmglocken schrillten. Aber ich redete nicht von Hehlerei oder korrupten Cops. Ich sagte nur, ich sei aus New York und hätte gehört, er sei ein zuverlässiger Mann. Ich wollte mich nur vorstellen, das war alles. Kein Grund zur Aufregung. Bei der ersten Begrüßung wollte ich niemandem Angst einjagen. Ein paar Wochen später besuchte ich Freddy erneut. Inzwischen war ich in den Fall Naked Truth eingestiegen und ermittelte gleichzeitig gegen die korrupten Politiker und die asiatischen Fälscher in Atlantic City. Zwischendurch nahm ich kleinere Dealer fest und bearbeitete ein paar andere Fälle. Ja, ich hatte als verdeckter Ermittler einen ziemlich vollen Terminkalender. »Hören Sie«, sagte ich zu Freddy, »ich möchte etwas für meine Freundin kaufen. Nicht wertvoll, aber hübsch.« Freddy hatte tatsächlich etwas für mich, ein wunderschönes Schmuckstück, das zweifellos gestohlen war. Er bot es mir für $800 an. »Das ist entzückend«, sagte ich. »Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vielen Dank.« »Keine Ursache«, sagte Freddy. »Übrigens stellen wir auch Schmuck her. Vielleicht können wir irgendwann einmal etwas Hübsches für Ihre Freundin machen.« Ich zog mein Bündel mit dem Brokkoli-Gummiband aus der Tasche und zählte $800-Scheine ab. »Durchaus möglich«, sagte ich und ging. Während meines nächsten Aufenthalts in Miami ging ich wieder in das Geschäft, diesmal nicht, um etwas zu kaufen, sondern nur, um Freddy besser kennenzulernen. Es war ein privater Besuch. Ich lud ihn zu einem Drink ein. Ich hofierte ihn und merkte, dass er jetzt in meiner Gegenwart entspannter war. Er deutete an, dass er mich für einen Mafioso aus New York hielt. Er sagte beispielsweise: »Sie haben bestimmt Freunde hier. Sicher kennen Sie den so und so.« Dann nannte er den Namen eines Ganoven, den ich wirklich nicht kannte. »Nein«, sagte ich jedes Mal, »den kenne ich nicht. Eigentlich kenne ich niemanden. Ich habe keine Freunde. Niemand mag mich. Sie sind der Einzige, den ich hier kenne. Ich bin eben ein fieser Typ.« Das verblüffte ihn. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ein so umgänglicher Typ wie ich in einer Gegend wie Südflorida keine Freunde haben sollte. Aber er wusste, dass Mafiosi solche Antworten geben, damit sie keine weiteren Fragen beantworten müssen. Normalerweise trug ich in solchen Situationen ein Aufnahmegerät, aber dies war ein Juweliergeschäft mit einem Metalldetektor. Jedes Mal, wenn ich den Laden oder die angrenzende Werkstatt betrat, musste ich durch ein Magnetometer gehen, das eine Wanze aufgespürt hätte. Bald ließ Freddy mich nicht mehr hindurchgehen. Er dachte, ich sei nicht gefährlich. Aber ich freundete mich nicht nur mit ihm an, sondern versuchte Eindruck auf sein gesamtes Personal zu machen. Ich erwies ihnen kleine Gefälligkeiten, zum Beispiel, indem ich ihnen eine ganze Kiste Cannoli schenkte. »Hey, schaut mal, was ich hier habe«, rief ich jovial und zog meine ganze Show ab. So ging es weiter, bis ich das Gefühl hatte, jederzeit vorbeikommen und mit Freddy von Freund zu Freund plaudern zu können. Eines Tages war ich mir sicher, dass ich die Grenze zwischen Freundschaft und Geschäft überschreiten konnte. Dieser Augenblick lässt sich nicht definieren. Der verdeckte Ermittler muss ihn spüren. Es ist ein Gefühl, das sich nach jahrelanger Erfahrung entwickelt. Man muss der Zielperson zuhören, mit ihr Cocktails trinken und mit ihr herumhängen. Das Wichtigste ist, dass man sympathisch wirkt. Der richtige Moment war gekommen und ich zog Freddy ins Vertrauen. »Hör mal«, sagte ich, »ich habe etwas vor. Stell nicht zu viele Fragen. Ich weiß, du hast einiges mit meinem Neffen gedreht. Jetzt möchte ich wissen, ob du etwas für mich tun kannst.« Ich sah es in seinen Augen. Seine Gier kochte sofort hoch. »Worum geht es?«, fragte er. An diesem Punkt fragen manche Leute, ob wir uns nicht selbst einer Straftat schuldig machen. Aber es gibt einen Unterschied. Wenn der Typ nicht interessiert ist, sagt er, »Raus hier! So etwas mache ich nicht, verschwinde!« So reagiert ein ehrlicher Mensch. Ein Krimineller setzt das Gespräch fort und will mehr erfahren. Ich wäre Anstifter, wenn mein Gegenüber sagen würde, »Kein Interesse, hau ab!« und ich ihn hartnäckig bedrängen würde, »Du musst mitmachen, ich brauche dich, bitte, du musst mir helfen!« Wenn ich versuche, einen Menschen zu überreden, der kein Interesse an einer Straftat hat, bin ich Anstifter. Freddy brauchte ich nicht zu drängen. Er war sofort interessiert und hörte zu. Ich hatte einen braunen Beutel bei mir, der ein paar Juwelen enthielt, die das FBI anlässlich verschiedener Ermittlungen beschlagnahmt hatte. Meist Kautionen, die Drogenhändler hatten verfallen lassen. Darunter waren ein Ring aus reinem Gold mit der Inschrift »Sexy«, große Kruzifixe und Halsbänder mit Namen wie Foxy, das protzigste Zeug, das man sich denken kann, aber es war pures Gold. »Mann, was für ein Mist«, rief Freddy. »Das Zeug kann ich nicht absetzen. Ich muss es einschmelzen.« »Also gut, das verstehe ich«, erwiderte ich. »Es reicht mir, wenn du mir den Schrottwert zahlst.« Wenn Goldschmuck für einen Hehler schwer zu verkaufen ist, wiegt er ihn ab, schmilzt ihn ein und verkauft das Metall zum aktuellen Goldpreis. Genau das hatte Freddy vor. Er holte seine Juwelierswaage und wir wogen das Gold gemeinsam. Er bot mir einen Preis, den ich für lächerlich niedrig hielt. »Willst du mich umbringen? Ist das alles, was du mir geben kannst? Von meinem Mann in New York würde ich mehr bekommen, aber ich wollte die Ware hier in Florida verkaufen, weil sie im Norden heiß ist.« Wir feilschten eine Weile und einigten uns schließlich auf $5,000 für alles. Freddy hatte nur ein paar Tausender dabei und bat mich am nächsten Tag noch einmal zu kommen. Dann gab er mir den Rest des Geldes in Hunderten. Das Verrückte war, dass ihm eine Kette gefiel, die in meinem Beutel gewesen war. Er legte sie um und trug sie, solange ich ihn kannte. »Danke für den Deal«, sagte ich. »Wenn du wieder mal so einen braunen Beutel hast, dann komm zu mir«, erwiderte er. Natürlich hätten wir ihn auf der Stelle wegen Hehlerei festnehmen können, aber er war nicht unsere Zielperson. Wir hatten es auf die korrupten Polizisten abgesehen, die er eingestellt hatte. Es dauerte nicht lange, bis er mir von den Cops erzählte, mit denen er zusammenarbeitete. Genau das wollte ich hören. Er hatte wilde Geschichten auf Lager. Einmal ging er ins Polizeirevier, um beschlagnahmte Gegenstände zu begutachten, und die Cops stahlen vor seinen Augen Juwelen aus dem Schließfach. Jetzt hatte ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. »Hör mal, ich könnte ab und zu Bewacher brauchen. Manchmal bringe ich einen Sattelschlepper mit heißer Ware nach Norden, Und wenn der Fahrer sich mal ein paar Stunden aufs Ohr haut, möchte ich nicht, dass Cops oder Diebe etwas mitgehen lassen. »Ich habe ein paar Leute an der Hand«, versprach er. »Wer ist es?« wollte ich wissen. »Komm morgen wieder«, sagte er. »Aber denk dran, die Jungs wollen nicht wissen, was im Laster ist, und es kümmert sie auch nicht. Sie passen nur auf. Also sag ihnen nichts, dann stellen sie keine Fragen.« Die Jungs waren Beamte des Polizeireviers von Hollywood. Aber für mich kam es nicht in Frage, die Cops im Unklaren über die Ladung zu lassen. Es ist schließlich nicht verboten, einen LKW zu bewachen, wenn man nicht weiß, dass er Schmuggelware enthält. »Sie müssen wissen, was drin ist«, widersprach ich. »Ich kann nicht zulassen, dass Ihnen in letzter Minute Bedenken kommen und Sie mich verhaften und meine Ware beschlagnahmen.« »Kein Problem«, versicherte mir Freddy. »Das werden Sie nicht tun. Ich kenne die Jungs. Sag mir, wann Sie hier sein sollen. Sie werden dich nicht nach einer Frachtliste, einem Lieferschein oder sonst was fragen.« Also schlossen wir den Handel ab. In der folgenden Woche würde ich mit einem leeren und versiegelten Sattelschlepper ankommen. Falls jemand hineinschaute, würde ich es merken. Sollten die Polizisten ihn öffnen, würde ich sagen: »Ich habe Ihnen nicht getraut, Freddy, und wollte Sie erstmal auf die Probe stellen.« In der nächsten Woche parkte ich den Sattelschlepper 24 Stunden lang hinter Freddys Geschäft. Uniformierte Polizisten des örtlichen Reviers bewachten ihn ununterbrochen. Wir hatten uns zunächst auf $30 pro Stunde geeinigt, aber die Cops wollten 38 haben. Dann konnten sie das Geld als Einkommen angeben und versteuern. Sie würden also Beihilfe bekommen, falls ihnen etwas zustoßen sollte. Denn sie durften einer Nebenbeschäftigung nachgehen, wenn sie nicht im Dienst waren. Aber durften sie auch für einen Mann arbeiten, der offensichtlich kriminell war? Als ich auf der Szene erschien, sah ich, dass die uniformierten Cops meinen LKW auf dem Parkplatz bewachten. Ich fuhr in einem schwarzen Cadillac vor und war wie ein Gangster angezogen. Zum Teufel, dachte ich. Ich gehe wie ein Mafioso, ich rede wie ein Mafioso, ich muss ein Mafioso sein. Diese Polizisten waren nicht dumm. Sie wussten, wie ein Verbrecher aussah und wie er sich benahm. Und nun bewachten sie einen LKW auf einem verlassenen Parkplatz. Was für eine Heuchelei! Sie behandelten mich wie einen ehrlichen Geschäftsmann, der ihre Dienste benötigte. Der Fahrer des Sattelschleppers war ein Kollege vom FBI in Miami. Er hatte langes Haar, und ich bat ihn, sich 3 Tage lang nicht zu rasieren. Ich brachte ihn zu den Cops und sagte: »Das ist mein Fahrer. Ich möchte, dass er sich ausschläft, weil er morgen eine lange Reise vor sich hat. Bitte bewacht inzwischen den Laster.« Niemand fragte nach Frachtliste, Lieferschein, Führerschein oder Kfz-Schein. War dies das Polizeirevier in Hollywood? Also hing ich mit den Cops herum, kaufte ihnen Kaffee und plauderte mit ihnen. Mein 6. Sinn warnte mich davor, einen Schritt weiter zu gehen. Die Zeit war noch nicht reif. Ich festigte nur meinen Ruf für künftige Geschäfte. Als die 24 Stunden vorbei waren, fuhr der Sattelschlepper nach Norden und ich bezahlte die Polizisten. Freddy wies mich immer wieder darauf hin, dass die Cops nicht wissen wollten, ob der LKW heiße Ware enthielt. Und ich erwiderte jedes Mal: »Sie müssen es wissen, weil ich ihnen nicht traue.« Dabei blieb es. Freddy war nicht beteiligt. Er hatte einen Bruder, den wir Stevie nennen wollen. Stevie war ein Spieler, aalglatt und ein möchtegern Mafioso. Kriminelle faszinierten ihn, aber er war ein Punk. Er wollte andauernd mit mir herumdiskutieren, um den Eindruck zu erwecken, er sei mir ebenbürtig und habe ebenfalls mit der Mafia zu tun. Ich hatte es ihm echt angetan, und er wollte wie ich sein. Gleichzeitig wollte er mich beeindrucken. Manchmal hätte ich ihn am liebsten geohrfeigt. Eines Tages kam er mit einem blauen Auge zu mir, was mich angesichts seines Verhaltens nicht überraschte. »Ich hab dir gesagt, dass dir jemand eine scheuern wird«, schalt ich ihn. Jetzt arbeitete ich also mit Freddy und Stevie zusammen, und es war Zeit, für den nächsten Schritt. »Ich habe ein Problem«, sagte ich eines Tages zu Freddy. »Ein Typ schuldet mir Geld und ich brauche jemanden, der ihm Angst einjagt. Wie wär's mit einem Uniformierten? Der Kerl ist ein Schläger und ich muss ihm vielleicht eine Abreibung verpassen.« »Ich kenne da jemanden«, sagte Freddy. »Ein wie dich. Er heißt Kevin Companion und ist Polizist in Hollywood.« »Wunderbar«, sagte ich. »Er soll uns morgen Mittag im Restaurant Mamma Mia treffen.« Dies war der Plan des FBI. Ein Kollege spanischer Herkunft, der wie ein Doper aussah, sollte an der Bar aufkreuzen. Er war ein sehr guter, verdeckter Ermittler. »Tu mir einen Gefallen«, sagte ich. »Wenn du ins Restaurant kommst, geh zur Bar. Ich komme zu dir, rege mich ein wenig auf, haue auf die Theke und schreie dich ein bisschen an.« Er kapierte. Am nächsten Tag um 11:45 ging ich ins Juweliergeschäft und traf dort Kevin, den Cop, mit den zwei Brüdern. Freddy, der nette Bruder, blieb im Laden, während sein Bruder Stevie, der Mafioso in spe, uns begleitete. Kevin trug die Sommeruniform der Polizei von Hollywood, ein weißes Polohemd mit der Aufschrift »Police« auf dem Rücken, sowie sein Abzeichen und seine Pistole. Ich hatte ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose angezogen, die Kluft eines New Yorker Gangsters. »Also hör zu«, erklärte ich Kevin. »Ich weiß nicht, ob es kritisch wird, aber wenn du dabei bist, wird nichts passieren. Ich will mit diesem Kerl nur reden. Wenn er reinkommt, merken wir ja, ob er aufsässig wird.« »Ich sorge für Ihren Schutz«, versicherte Kevin. Wir fuhren ins Restaurant und setzten uns an die Bar. Kevin war kein bisschen misstrauisch. Er benahm sich wie bei einer Verabredung zum Essen. Es war keine große Sache. Und ich hätte einem Mafioso nicht ähnlicher sein können. Wir saßen an der Bar und warteten auf meinen Kollegen. Und wer kam? Der Polizeichef und 4 oder 5 Kommissare. Sie gingen in das Restaurant, um Mittag zu essen. Ich kannte keinen von ihnen, weil ich aus New York war, aber Kevin kannte sie. »Verdammt«, zischte er, »mein Chef ist hier.« Ich dachte, der Plan sei geplatzt. Kevin würde schleunigst Reis ausnehmen. Er konnte sich nicht vor seinem Chef mit einem Mafioso sehen lassen. Aber was tat er? Er stellte mich seinem Chef und seinen Kollegen vor. Ich konnte es nicht glauben, als wären wir Bekannte, die zusammen essen gehen. Der Chef sagte sogar zu Stevie, »Vielleicht komme ich diese Woche mal vorbei. Ich muss ein Geschenk kaufen.« Ich glaubte es nicht. Der Chef setzte sich etwa 6 Meter von uns entfernt an einen Tisch, und ich wusste, dass es jetzt interessant wurde. Ich sagte zu Kevin, »Los, komm, wir hauen ab.« »Machen Sie sich keine Sorgen«, erwiderte er. »Ich soll mir keine Sorgen machen?«, fragte ich ungläubig. »Ja, es ist alles in Ordnung«, sagte Kevin. »Woher weißt du das?«, fragte ich. Doch bevor Kevin antworten konnte, kam mein Kollege herein. Ich warf Kevin und Stevie einen Blick zu, damit sie wussten, dass dies der Typ war und sie am Tisch bleiben sollten. Dann schlenderte ich hinüber zu dem Kollegen und schaute zu unserem Tisch zurück. Kevin behielt mich im Auge. Ich musste zugeben, dass er seinen Auftrag ernst nahm. Ich legte dem Agenten die Hände auf die Schultern, als sei ich wütend auf ihn. Wir hatten ein lebhaftes Gespräch, zumindest redete ich lebhaft auf ihn ein. Für Kevin und alle anderen Zuschauer musste es sich anhören wie »Halt mich ja nicht zum Narren, Kumpel!« Der Agent reichte mir einen Umschlag und ging. Ich kehrte zu Kevin und Stevie zurück und aß weiter. Kevin freute sich. Er hatte nicht eingreifen müssen. Alles war gut gegangen. Nun ja, er brauchte sich nicht einzumischen. Es ging uns nur darum, dass er in Uniform einen Drogenhandel bewachte. Das hatte geklappt. Aber das Beste kommt noch. Als ich zahlen wollte, warf Kevin ein, »Passen Sie auf, dass Sie Ihnen Rabatt geben. Sie geben uns immer 20% Skonto.« »Mann, das ist ein gutes Geschäft«, staunte ich. In der alten Zeit aßen Polizisten in jedem Restaurant kostenlos. So war es eben. Aber heute dürfen sie weder kostenloses Essen noch Rabatte nehmen. Ja, alle Restaurants geben uns Rabatt, verriet mir Kevin. Ich zahlte und Kevin verabschiedete sich von seinen Vorgesetzten. Ich fuhr Kevin zum Juwelierladen und gab ihm die $200, auf die wir uns geeinigt hatten. Er schaute sich vorsichtig um, als er das Geld nahm. Das nächste Mal geben Sie das Geld Stevie. Nur für den Fall, dass das FBI Fotos macht. Juristisch betrachtet hatten wir Kevin bereits überführt. Denn was konnte er seiner Meinung nach geschützt haben, wenn nicht einen Drogendeal? Aber das war nur der Anfang der Ermittlungen. Wir wollten so tief wie möglich in diesen Sumpf aus Korruption graben. Wir wollten wissen, wie tief er war. Dies war auch der Beginn meiner Freundschaft mit Kevin. Ich muss sagen, er war einer der sympathischsten und lustigsten Burschen, denen ich je begegnet war. Er konnte jemandem in die Eier treten und gleichzeitig laut lachen. Zudem war er fasziniert vom organisierten Verbrechen und unterhielt sich gerne darüber. Er konnte ganze Szenen aus Scarface und Der Pate zitieren. Aber er kannte nicht nur die Dialoge dieser Filme auswendig, sondern beherrschte auch die Akzente perfekt. Er sagte Sätze wie: Ich machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Ich fragte ihn oft: Kevin, was zum Teufel machst du den ganzen Tag? Sitzt du nur rum und schaust dir diesen Mist an? Dann lachte er und zog jedes Mal die gleiche Show ab. Detective Companion liebte alles Italienische, so sehr, dass er an seinem Auto eine italienische Flagge anbrachte und die Stimmen von Dean Martin und Frank Sinatra als Handy-Klingeltöne benutzte. Er erzählte gerne, dass er nach Kalifornien gefahren sei, um an der Beerdigung seines Idols Frank Sinatra teilzunehmen. Nun waren Kevin und ich also Freunde, und was die Ermittlungen in Sachen Korruption anbelangte, war nur der Himmel die Grenze. Bis ich zurück ins Büro ging. Der damalige Direktor der FBI-Außenstelle Miami war der Meinung, dass wir in dem Fall zu langsam vorankamen. Statt gegen korrupte Polizisten musste ich auf einmal wieder gegen Bürokraten kämpfen. »Es geht zu langsam? Was soll das heißen?«, fragte ich ungläubig. »Alles läuft hervorragend. Die Korruption hat sich im gesamten Polizeiapparat ausgebreitet. Wir wissen aus zahlreichen Quellen, wie korrupt diese Leute sind. Wir können sie nicht alle gleichzeitig schnappen. So ein Fall braucht Zeit.« Mein Chef blieb stur. »Das geht zu langsam«, sagte er. »Ich schließe den Fall ab. Es sei denn, Sie bringen sie dazu, eine Ladung Drogen für sie zu befördern.« Ich versuchte ihm zu erklären, dass man das Vertrauen eines Ganoven nur langsam erwirbt und das eines korrupten Cops noch langsamer. Leider hatte ich keinen Erfolg. Mein Chef schloss den Fall ab. Trotzdem bekam ich 1,5 Jahre später, als ich schon mit De Palma herumhing, immer noch gelegentlich Voicemails und Anrufe von Freddy. Er wollte wissen, ob ich Juwelen zu verkaufen und Jobs für die Polizei hätte. Kevin habe nach mir gefragt. Es war unglaublich frustrierend. Es war ein perfekter Fall gewesen, aber die Bürokraten im FBI hatten ihn geschlossen. Das FBI beauftragt oft Leute, die wenig oder gar keine praktische Erfahrung mit der Leitung sehr wichtiger Fälle haben. Als das Büro in Miami 1,5 Jahre später einen neuen Direktor bekam, wollte dieser unbedingt größere Fälle anpacken. Special Agent Mario Tarice, der im Fall Willie Falcon und Sal Magluta mein Case Agent gewesen war, wurde Abteilungsleiter. Mario war als Vorgesetzter ebenso gut wie als Agent. Seine erste Amtshandlung bestand darin, den Fall der korrupten Polizisten in Hollywood, Florida, wieder zu eröffnen. Mario Tarice und Kevin Lübke riefen mich an und fragten, ob ich die verdeckte Ermittlung gegen den Polizeiapparat von Hollywood wieder aufnehmen könne. Also packte ich den Koffer und fuhr nach Hollywood, wo ich mich wieder mit Freddy, dem Juwelier, und Kevin Companion, dem korrupten Cop, traf. Bald war alles so, als wäre ich nie fort gewesen. Wir unterhielten uns über gemeinsame kriminelle Aktivitäten aller Art. Da ich gleichzeitig für das New Yorker Büro an den Fällen Gambino, Royal Charm und Steel Pier sowie an einem großen Drogenfall arbeitete, hatte ich keine Zeit, mich ganz dem Fall Hollywood zu widmen. Darum stellte ich einige verdeckte Ermittler als meine Gang vor. Es waren Kollegen, denen ich vertraute und vor denen ich größten Respekt hatte. Meine Freunde und Partner, Mikey Sweet Scrim und die Agenten Dave und Joe. Ich sagte den Ganoven, ich sei zum Capo befördert worden und müsse daher einen Teil meiner Verantwortung auf diese anderen Mafiosi abwälzen. Bei wichtigen Besprechungen erschien ich nach wie vor, zum Beispiel, wenn wir Schmiergelder auszahlten oder als wir Kevin einluden, Kollegen mitzubringen. Wie ich erwartet hatte, akzeptierten Kevin, seine Kollegen und die Besitzer des Juweliergeschäfts diese drei verdeckten Ermittler total. Meine Jungs gaben den korrupten Polizisten gestohlene Diamanten, Kunstwerke und Wertpapiere, und die Cops beförderten die Ware nach Atlantic City. Wir erklärten jedes Mal, es handle sich um Hehlerware. Das störte die Cops nie, weil sie an jeder Fahrt verdienten. Wir unternahmen mehrere solche Fahrten und beauftragten Kevin Companion, jedes Mal einen anderen Kollegen mitzubringen. Wir wollten alle korrupten Polizisten in Hollywood überführen. Verbotene Provokation? Selbstverständlich nicht. Was muss ein Polizist sagen, wenn man ihm anbietet, gestohlene Waren in einen anderen Bundesstaat zu bringen? Er muss sagen, kommt nicht in Frage, Sie sind verhaftet. Wir haben niemanden angestiftet, sondern das Recht durchgesetzt. Einmal sagte ich zu Kevin, du hast uns sehr geholfen. Kann sein, dass ich dich eines Tages bei uns unterbringen kann. Ich deutete also an, dass er irgendwann Mitglied in der Mafia werden könne. Wo hatte ich gelernt, wie ein Capo zu reden? Vom Meister persönlich, von Greg De Palma. Ich wiederholte nur die Worte, die ich von Greg gehört hatte. Man kann nie wissen, ergänzte ich. Es wäre mir eine Ehre, sagte er, und es klang fast schwärmerisch. Ich tue alles für dich. Ich würde deine Florida-Gang von hier aus leiten oder nach New York gehen und dort für dich arbeiten. Er hatte keine Ahnung, dass er dabei war, sich selbst für ein Jahrzehnt ins Gefängnis zu bringen. Tommy Simcox, einer der korrupten Polizisten, die später mit dem FBI zusammenarbeiteten, berichtete, Kevin sei zutiefst davon überzeugt gewesen, dass die Mafia ihn aufnehmen werde. Kevin habe ihm und den anderen korrupten Cops gesagt, Jack werde ihn als Mitglied vorschlagen. Waren diese Polizisten geisteskrank? Offenbar zuckte keiner von ihnen mit den Wimpern, als Kevin ihnen die erstaunliche Neuigkeit über seine Zukunft im organisierten Verbrechen verkündete. Kevin sagte oft, ich kenne viele Jungs, die mitmachen wollen. Aber sie wollen nicht wissen, was in den Lastwagen ist und dass es gestohlen ist. Dann erwiderte ich, so geht das nicht. Ich will nicht, dass sie plötzlich Gewissensbisse kriegen. Wenn sie dabei sind, dann sind sie ganz dabei. Immer wieder fragte Kevin, warum er nicht mehr Geld für seine Dienste und die seiner Kollegen bekam. Wenn du mehr Geld verdienen willst, erklärte ich ihm, musst du Gift anfassen. Das bedeutete, du musst uns helfen, Heroin von Florida nach New York zu bringen. Er schüttelte den Kopf. Gift möchte ich lieber nicht anfassen oder im Auto haben, sagte er. Wenn man uns stoppt und den Stoff bei uns findet, können uns nicht einmal unsere Abzeichen retten. Wer sagt, dass ihr es in euren Autos befördern sollt, erwiderte ich. Ihr braucht die Fracht nur zu begleiten. Sein Gesicht hellte sich auf. Begleiten? Kein Problem. Das können wir machen. Sie machten es tatsächlich. Die korrupten Cops schauten zu, wie der verdeckte Ermittler Joe mehrere Koffer mit jeweils 10 Kilo Heroin in das Auto eines anderen FBI-Agenten lud, der die Rolle eines kolumbianischen Lieferanten spielte. Dann stiegen Joe, Dave und ich in meinen gemieteten Hammer H2 und beobachteten die Cops, die in 4 Mietwagen